Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geht es um hinterzogene Steuern über rund 15 Millionen Euro. Aufgrund der Höhe der Summe droht Maus eine Haftstrafe, sollte er tatsächlich verurteilt werden. Im Jahr 2012 waren die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen auf einer Steuer-CD auf einen Klaus Möllner gestoßen, wie sie herausfanden, ein Deckname von Maus. Dieser war wirtschaftlich Berechtigter von Liechtensteiner Stiftungen und einem Depot in Luxemburg über 60 Millionen Schweizer Franken, wovon der Fiskus zuvor nichts wusste. Die Verteidiger von Maus weisen alle Vorwürfe zurück. Maus sei nur Treuhänder des Geldes. Es stamme von westlichen Geheimdiensten. Diese hätten ihm 1985 einen Geheimfonds eingerichtet, damit er seine Operationen habe finanzieren können. Zunächst seien ihm 23 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt worden. Die Geldgeber hätten danach den Fonds immer wieder aufgefüllt. Das Geld sei dann später nach Luxemburg transferiert worden, ebenfalls unter einer Legende, um der Sachbearbeiterin der Bank den Geheimfonds nicht offenbaren zu müssen. Die Bochumer Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Maus ein Lügengebäude aufgebaut hat, um die Steuerbehörden zu täuschen. Ob es den Geheimfonds wirklich gab, ist für die Ermittler allerdings nicht entscheidend. Aus ihrer Sicht ist ausschlaggebend, ob es sich bei dem Luxemburger Vermögen um jenes Geld handelt, das Maus 1985 erhalten hatte. Werner Maus bezeichnet sich selbst als ersten Undercover-Agenten Deutschlands. Vor allem in den 70er, 80er und 90er Jahren war er für verschiedene private Auftraggeber und Behörden wie den Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt als verdeckter Ermittler tätig. Er soll an der Rückführung des Kölner Domschatzes ebenso beteiligt gewesen sein wie an Geiselbefreiungen in Südamerika, Verhandlungen mit der Hisbollah oder Operationen gegen die Rote Armee-Fraktion.